Normalerweise, wenn Leute brauchen zu bekommen oder telefon, sie gehen für die außen, Preisbereich und Mark. Dann CHSTSIE-Check egal ob die Farbwarden sind gut in ihrer Gertin ad RLICH egal ob die OHRH erscheinen stylisch oder wie leicht nicht.